Müllerin, es ist bereits 18 Uhr, bitte geben Sie die Meldungen nach unten. Jawohl, Herr Professor. Achtung, Achtung, hier ist der deutsche Versuchsballon Bonn 1. Bonn 1 als Beitrag zum geophysikalischen Jahr. Wir rufen Bahn. Bahn! Wie Größenbahn. Wie Größenbahn. Ich gebe unsere Positionen durch. Links 18, Butterpreis, Abdrift 46, Maurerstundenlohn. Ja, was erzählen Sie denn da? Astronomische Zahlen, Herr Professor. Ach so. Soziallasten, Tendenz steigend, im All keine besonderen Vorkommnisse. Halt. Was gibt's denn? UFO von links? Ich korrigiere, unbekanntes Flugobjekt von links. Vermutlich Sputnik 18. Vermutlich Sputnik 18, ja, selbstverständlich. Danke, Ende. Ja, was wollen die denn bloß schon wieder? Ach, die haben es nur noch einmal an Paragraph 15 erinnert. Politisches Verhalten im luftleeren Raum. Bei russischem Satellit auf jeden Fall feste Haltung einnehmen. Aber Zusammenstoß vermeiden. Und wenn's nun doch ein Amerikaner ist? Mit entschuldigendem Hinweis auf deutschen Forschergeist unauffällig überflügeln. Professor! Was ist los? Das scheint doch kein Satellit zu sein. Moment, ich schau mal nach. Eigenartige Erscheinung. Bewegt sie sich? Nein, sie bewegt sich nicht. Und sie bewegt sich doch. Gestatten Sie, Galilei. Sag was, Professor. Ja, ist ja wohl kaum möglich. Augenblick. Ja. Sehr erfreut, Professor Meyer, alter V2er. Ehemals Peenemünde, und das ist meine Mitarbeiterin, Frau Müller-Endsieg. Sie flog an meiner Seite. Freut mich. Also, das ist ein Betrieb hier oben seit einiger Zeit. Erst vorhin hat mich doch tatsächlich beinahe eine verglühende Mondrakete von hinten getroffen. Wenn ich nur wüsste, wer das war. Im Hintertreffen? Oh, das sind die Amerikaner. Ja, sagen Sie mal, was ist denn eigentlich los bei Ihnen? Es fing ganz harmlos an. Wir hatten das geophysikalische Jahr. Inzwischen wurde es verlängert. Nie gehört. Sie sind aber wirklich ein bisschen hinter dem Mond. Im geophysikalischen Jahr, Herr Professor Galilei, da haben sich die Wissenschaftler aller Länder zusammengetan, um die Beschaffenheit der Erde und ihre Beziehungen zum Weltenraum zu erforschen. Ja, muss das sein? Na, hören Sie mal. Ja, wir wollten Sie noch einmal so richtig kennenlernen, bevor Sie im Eimer ist. Ja. Und nun, nach meinen Berechnungen müsste Sie noch mindestens 50 Millionen Jahre halten. Aber, Herr Professor, Sie haben ja auch damals noch mit dem Pythagoras gerechnet. Ja, und heute rechnen wir mit dem Pentagon. Ja. Galli! Ach, Copy! Galli! Du, Copy, komm schnell! Also, das ist mein Kollege Kopernikus. Copy, schau, ich habe einen schönen Ballon. Oh, fein. Galli, mein Engelchen, ich habe auch was Schönes gefangen. Schau her, siehst du diese süße kleine Kugel? Es scheint aber was Amerikanisches zu sein, was? Ach du, lass das Ding sausen. Das ist ein Golfball vom Eisenhower. Oh. Du, die haben auf der Erde das geophysikalische Jahr. Das ist ja großartig. Können wir uns vielleicht gleich ein bisschen nützlich machen als alte, erfahrene Wissenschaftler? Danke, meine Herren. Bitte bemühen Sie sich nicht. Von alten, erfahrenen Wissenschaftlern lässt sich unser Chef grundsätzlich nichts sagen. Och, du Copy, das kennen wir, was? Ja. Wir hatten doch auch solche Scherereien mit der Wahrheit. Wissen Sie, mein Chef, der damalige Papst, der hat mich sogar gezwungen zu dementieren. Verzeihen Sie bitte, wie heißt denn Ihr Chef? Adenauer. Aber der dementiert immer gleich selber. Hast du das gehört, Galli? Der ist ja noch päpstlicher als der Papst. Ja, und nun wollen Sie also im geophysikalischen Jahr unserer lieben Sonne ins Antlitz schauen. Ja, das natürlich auch, aber besonders den Russen auf die Finger. Denn so ist es doch nun einmal, meine Herren. Wer den Weltenraum beherrscht, kann den anderen auch von oben herab behandeln, nicht wahr? Moment mal, Warn ruft. Was ist los? Na herrlich! Professor, wir können noch um weitere 50 Meter steigen. Der Etat für wissenschaftliche Forschung ist soeben um 30 Mark erhöht worden. Na wunderbar, wunderbar. Geben Sie Gas, Müllerin, und werfen Sie die alten Säcke ab. Meine Herren, die Pflicht ruft. Auf Wiedersehen. Komische Menschen. Was? Menschen? Ach du, die setzen doch keine Menschen in Versuchsraketen. Das waren doch Affen.